sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe nach Herde werden sich zerstreuen. Und sprach zu seinen Jüngern: Sitzet euch hier, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrus und die zween Söhne Zebedee und fing dann zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. So schaffe ich. bei meinem Jesu wachen. Ich will bei meinem Jesu Vater, ist möglich, so gehe ich. dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vor seinem Vater nieder, dadurch erhebt mich und alle von unserem Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist trinken, in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott schlafen und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin,